was feiert halt und nix vom Leben. Nur Arbeit allein kann er alles sein. Man muss auch an zu ein Glas als heben. Umsonst schenkt noch mal ein. Und alle hier im Saal, sag mir jetzt noch mal, komm, ich nehme alle mit und sein. Wir wollen heute lustig sein. Lasst uns singen, Freude bringen. Heute bleibt keiner lang allein. Keiner fragt, was morgen ist, wenn er das schönes Mädel kisst. Einfach fragen mit Verzagen, ob's dir dein Herzplan ist. Ein schöner Polka wollte für euch singen. Hörst du nicht, ich sitze noch, schau, die anderen tanzen schon. Bist du la Jolle zueinander bringen? Sag mir jetzt nochmal,